Wir werden kurz einige Entdeckungen des Professors de Mailleux darlegen. Von den sogenannten Inka-Wegen weiß man, dass sie viel älter als das Inka-Imperium sind. Ihre Vollendung war größer als alles in Spanien vorhandene zur Zeit der Eroberungen. Sie durchqueren die höchsten Andengipfel und es ist sogar noch möglich, die Ruinen der Gebirgsunterkünfte zu finden, die von den Indianern Tampu genannt werden. Einer dieser Wege kreuzt das Gebirge Famatina an einem Pass von 4000 Meter Höhe. Es ist das kleine Tor von Thule. Hier, wie auch in Zentralamerika, kommt die Erinnerung an das hyperboreische Thule wieder. Es gibt auch eine Bergschlucht von Troja. Die Bedeutung dieses Namens ist Labyrinth. Professor de Mailleux bezieht sich auf die 1889 gemachten Entdeckungen eines französischen Insektenforschers, Emile Wagner, der mit einer Mission des Naturhistorischen Museums von Paris beauftragt war, in den ungastlichen Regionen des brasilianischen Südens, in Paraguay und Nordargentinien zu forschen. In der Provinz Santiago del Estero fand er eine vorkolumbianische Kultur, von der man niemals vorher etwas gehört hatte. 1904 interessiert sich Paul Rivard für seine außerordentlichen Entdeckungen. Emile Wagner berichtet von einer neolithischen und Bronzezeitkultur außerkontinentalen Ursprungs, deren Alter sich auf mehrere Jahrtausende beläuft. Er fand Keramiken, Bestattungsurnen, Vasen, Statuen. Die grauschwarze Keramik stellt den Stil und die Zeichen der Hyperborea dar. Wagner entdeckt auch den eingravierten Eulenkopf, der auf den Menhiren, Dolmen und in den Höhlengräbern Europas erscheint. Die Symbolfiguren und die alphabetisch geformten Zeichen gleichen denjenigen in Troja gefundenen. Doch seinerzeit kannte Wagner nicht das Vorhandensein der blonden Libyer. Es gibt libysche Inschriften, ähnlich denen der numidischen Grabsäulen des 6. Jahrhunderts vor Christus, die von den Tuaregs benutzt wurden. Um das Alter der Kultur von Santiago del Estero festzustellen, hat Professor de Mailleux drei Proben an das Nukleare Forschungszentrum, der Dienststelle zur Anwendung von Sichtkontrollen, in das neue Labor von Straßburg gesandt, um eine Radiothermolichtmessung machen zu lassen. Sie bescheinigten ihm das Alter von 3200 Jahren, das heißt 1200 Jahre vor Christus für die grauschwarze Keramik, das Datum der Erhebung der letzten Menhire in Europa und wenige Jahrzehnte nach dem Fall Trojas durch die Achäer. Die von Professor de Mailleux untersuchten Schädel sind lang und oval und entsprechen dem Cro-Magnon-Menschen. Hyperboreische, voralphabetische Runeninschriften, Darstellungen von Thor mit seinem Hammer, nicht entzifferte libysche Schrift, wie jene, die Dr. Stolp in den Anden-Cordillere auf chilenischer Seite zu Ende des vergangenen Jahrhunderts fand, das alles ist von de Mailleux in einem interessanten Bericht erläutert worden, der im Paris Match in der französischen Ausgabe vom 19. November 1982 erschienen ist. Aber das Außergewöhnlichste daran ist sein Bericht über die weißen Indianer, die von den Spaniern 1545 im Gebirge von Córdoba, Argentinien, gefunden wurden. 30.000 Einwohner von großer Gestalt, bärtig wie die Christen. Es waren die Comechingones. Ihr Gebiet umfasste die heutige Provinz Santiago del Estero. Diese seltsamen Indianer trugen sorgfältig aus Wolle hergestellte Kleidung. Sie bewohnten halb unterirdische Steinhäuser wie die der Skandinavier der Bronzezeit und mit einem Saunaraum. Sie trugen metallene Dolche und waren monogam. Die geheimnisvolle Bezeichnung Comechingones, für den die Sprachforscher keine Bedeutung finden konnten, ist nunmehr von Professor Munk von der Expedition de Mailleux analysiert worden. Er erklärt sie als von indogermanischer Herkunft, zusammengesetzt aus der Wurzel Koma, das Kommen, Ankommen in altnordischer Sprache, und Sineix, aus dem Altgotischen, die Ersten im Kommen bedeutet. Die Edda sagt uns, eine Katastrophe hat die Krieger aus Valhalla verstoßen, die zuerst Angekommenen. Und die Mythen und Legenden der Comechingones erzählen von einem Mond, der von einem Tiger angegriffen wird und von einer Wasserschlange, die das Land untertaucht, in welchem sie einst lebten. Ein Mond, der herabfällt. Im Norden der Stadt Córdoba, auf dem Felsen des Colorado, erscheinen wunderbare Zeichnungen, die Jagdszenen, Pferde und Reiter darstellen. Ein Drakkar, ein Wikingerschiff, geführt von einer Besatzung, deren Männer nach Art der verschiedenen Steingravierungen des skandinavischen Bronzezeitalters gezeichnet sind. Aber kein Ethnologe hat sie jemals erwähnt, noch gewisse Gruppen von Zeichnungen mit alphabetischen Formen, die runisch sind, wiedergegeben. Nur ein französischer Geologe, Raymond Chollot, hat vor 50 Jahren diese Inschriften den Wikingern zugeordnet. Das Imperium der Trojaner in jenen Tälern des heutigen Argentinien wird etwa 2500 Jahre gewährt haben mit seinen Kulten, seinen Steinuhren, seinen Intihuatanas, womit sie das Jahreslicht errechneten, das Drama des Gottesjahr und die Reise des Sonnengottes vor dem Niedergang und dem Todeskampf, den eine unvermeidliche Vermischung mit den Sklaven von Atlantis verursachen musste. Auf chilenischer Seite, in der Pampa Tamarugal, im Innern von Iquique, von der Kordillere bis zum Meer, manchmal dem Inka-Weg folgend, auf den hohen und abschüssigen Hängen der Berge, so dass man sie von Weitem erblicken kann, befinden sich die Steindenkmäler, Malereien, Ausschmückungen, in großen Ausmaßen dort aufgezeichnete Sinnbilder wie die von Nazca, die nur aus der Höhe von einem Flugzeug aus voll geschätzt werden können. In Wäldern und Schluchten findet man Käfer wie die der Ägypter, Rauten, Kreise, Swastikas, riesige Hakal-Runen, Gestalten, die man menschlich gezeichnet hat. In Wahrheit sind sie schematische Gestalten des Menschen, vereinfacht in der Linienführung, den sie so wiedergeben in der ewigen Wiederkehr, ihre archetypische Zeichnung aus der Oberfläche der Mutter Gerda. Es gibt Kompasse und Richtungslinien, die vielleicht die Genauigkeit der Tag- und Nachtgleiche anzeigen, die uns erlauben, das Datum von etwa 20.000 Jahren für diese Arbeiten zu errechnen, bezugnehmend auch auf die astrologische Lage und die der Tierkreiszeichen jener Epochen. Sie zeigen besonders die magnetischen Strömungen der Erde an, sowie die der inneren unterirdischen Wasseradern mit denen Ausgangs- und Eingangspunkten zu anderen Dimensionen, zur hohlen Erde, zur Stadt der Cäsaren, der weißen Götter, nach Paititi, wohin endlich die Inka-Wege führten.